Kuckuck hat sich zu Tode gefallen an einer grünen Weiden, Weiden, Weiden. Kuckuck ist tot, hat sich zu Tode gefallen. Wer soll uns denn den Sommer lang die Zeit und frei vertreiben? Kuckuck, Kuckuck, wer soll uns denn den Sommer lang die Zeit und frei vertreiben? Weihnacht sollt uns Frau Nachtigall, die sitzt auf grünen Zweigen. Die kleine, feine Nachtigall, die liebe, süße Nachtigall. Sie singt und springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schweigen. Wir warten auf Frau Nachtigall, die wohnt im grünen Hahn. Und wenn der Kuckuck zu Ende ist, dann fängt sie an zu schlagen.